Tja, ihr Lieben, ich bin zu geil für diese Welt. So heißt unser Thema heute Nacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wer von euch ist zu geil für diese Welt? Wer fühlt sich angesprochen? Für wen ist Sex das Allerwichtigste? Und wer von euch macht deshalb wirklich ganz ausgefallen und ungewöhnliche Sachen in Sachen Sex? Und wer von euch ist, es muss ja nicht immer mit Sex zu tun haben, ist so richtig lebensgeil und macht deshalb ganz ungewöhnliche Dinge und ganz verrückte Sachen? Darüber möchte ich mit euch reden. Und wenn ihr mit mir reden wollt, das ist meine Telefonnummer 0180-5678-111 und wenn ihr mir faxen wollt, 0180-5678-110. Sehr gespannt bin ich jetzt auf Manni und gleich auch noch Hella. Manni ist 56, hi. Ja, schönen guten Abend oder vielmehr guten Morgen. Domian. Ja. Dass ich der Erste sein darf, ist eine schöne Sache. Eine große Ehre. Ja, eine große Ehre. Und zwar... Du bist so geil für diese Welt. Ja, das sind also nicht die Worte, die von mir stammen, sondern von meiner Frau. Von Hella. Ja. Warum sagt Hella das? Sie wird ihre Gründe haben. Ich glaube, du musst sie mir mal geben. Sie sitzt neben dir, ne? Sie sitzt neben mir, Dann gib sie mir mal. Dann soll sie es nicht gleich direkt sagen. Ja. Hella. Ja, hi. Hi. Du bist 46. Ja. Und du sagst über deinen Freund oder Mann, seid ihr verheiratet? Mann, ja. Über deinen Mann, er ist eigentlich zu geil für diese Welt. Genau. Warum? Erzähl. Ja, also wir haben uns kennengelernt, da war ich noch 39. Mhm. Und da hatte ich das zum ersten Mal einen Höhepunkt in meinem Leben. Mit 39? Mit 39, genau. Durch deinen jetzigen Mann? Durch meinen jetzigen Mann. Was hat er mit dir gemacht? Ja, im Grunde genommen gar nichts Außergewöhnliches, sondern es war einfach, ich war also wirklich kein Mädchen, so was immer so monogam war. So, ich habe schon mal meine One-Night-Stands gehabt, habe hier probiert und da probiert, war auch vorher schon fast verheiratet gewesen. Mhm. Und irgendwie bei ihm war es irgendwie alles ganz anders. Ne? Mhm. Obwohl alles ganz normal war, war alles ganz anders. Das würde ich jetzt natürlich gerne verstehen. Ja. Er hat ja irgendwie einen Zaubertrick, dass er dich halt... dann halt glücklich machen können. Offensichtlich bis heute, wenn du das sagst. Ja, ich weiß nicht, ob da ein Zaubertrick dabei war. Vielleicht war es auch einfach nur der Moment oder die Reise. Ich kann es nicht sagen. Also, er hat dir zum ersten Mal im stolzen Alter von 39 einen Orgasmus verschafft. Ist schon eine tolle Leistung. Trotzdem hast du wahrscheinlich noch andere Gründe, weswegen du ihm so diese Überschrift verpassen würdest, wie unsere Sendung heute heißt. Ja, also er ist so geil für diese Welt, weil er im Grunde genommen immer und permanent kann. Aha. Und daraufhin habe ich dann zu ihm gesagt, wir sollten doch eigentlich das Gute mit den Nützlichen verbinden. Aha. Und dann haben wir jede Menge darüber geredet und dann hat er als Callboy angefangen. Wie bitte? Ja. Er ist, wir sagen es nochmal, 56 Jahre alt. Er ist 56 Jahre alt. Und weil er immer kann und immer will, habt ihr euch geeinigt, dass er als Callboy anfängt zu arbeiten? Genau. Wie macht er das denn? Wo macht er das? Ja, also wir haben dann im Markt was inseriert. Ja. Welche Dame vermisst Zärtlichkeit und Streicheleinheiten und so weiter und so fort. Und dann ist das irgendwann ins Laufen gekommen. Und seit wie vielen Jahren oder Monaten läuft das? Das macht er jetzt seit 4 Jahren. Und du bist völlig damit einverstanden? Ich bin völlig damit einverstanden, weil ich trotz allem nie zu kurz komme. Er hat einen normalen Beruf nebenher? Ja. Ja, und wie oft ist er im Einsatz? Och, das kommt, also das Höchste war 4-mal hintereinander, dass er zu einer Dame gerufen wurde und die saß dann mit dem Kaffeekränzchen, da waren 4 Frauen. Und dann hat er alle 4 hintereinander beglückt. Das ist ja unglaublich. Ja. Ich glaube, er hat schon Viagra, die Potenzpille. Nein, die gab es zu der Zeit nicht. Nein, ich meine jetzt auch, ist er dann wie viel mal in der Woche oder im Monat schickst du ihn raus? Also das kommt immer je drauf an, das ist immer je nach Bedarf. Also das kann man also, Frauen, bei Frauen ist das also noch nicht so wie bei Männern. Bei Männern ist das ja so, dass sie sehr oft schon zu der Hure gehen. Ja. Ne? Aber bei Frauen ist das immer noch so ein kleines bisschen... verpönter, ich bin völlig erstaunt, wie gelassen du das hinnimmst. Du bist dann nicht eifersüchtig, wenn er gerade wieder eine Schöne irgendwo verwöhnt? Nein. Überhaupt nicht? Nein. Das ist so, wenn er nach Hause kommt, brauche ich ihn nur in den Arm zu nehmen oder ihn zu berühren oder irgendetwas, dann ist er für mich direkt wieder da. Also du vermisst sexuell auch gar nichts, nach wie vor, bei ihm nicht. Nein. Und die Vorstellung, dass er gerade eine Stunde vorher richtig knallharten Sex mit einer anderen Frau hatte, ist dir dann Schnuppe? Das ist mir dann Schnuppe, weil es nur gegen Geld ist. Wie viel verdient er denn dabei? Oh, über das Finanzielle möchte ich eigentlich nicht reden. Das Thema ist Geilheit und nicht Geld. Ja, okay, akzeptiere ich. Aber apropos Geilheit, jetzt gib ihn mir doch nochmal. Jetzt muss ich nochmal was mit ihm sprechen. Ja, gleich mal. Tschüss, Heller. Darf ich auch noch was sagen? Ja, du musst jetzt was sagen. Ich bin ja ganz scharf drauf. Mit 56 Jahren Callboy. Ja, gibt also es... ich bin mittlerweile 56. Ja gut, also mit über 50, ne? Sagen wir, hast du angefangen. Ja. Da gibt es also offensichtlich einen großen Bedarf, dass die Damen auch den reiferen Herrn wünschen für solche Dienste. Ja, weißt du, Jürgen, das ist folgendermaßen. Bei Männern ist das also ja ein minderwertiges Kavaliersdelikt. Bei den Frauen ist das ein bisschen was, ja, wie sie schon sagte, eben verpönter. Mhm. Verstehst du? Mhm. Und ich sage mir ganz einfach, jeder Mensch hat so ein bisschen Bedürfnis auf Zärtlichkeit. Ja. Und also das heißt ja im Klartext, dass da genug Frauen bei dir anrufen. Ja. Ja. Also und du annoncierst wirklich im Marktplatz. Im Marktplatz. Das ist ja völlig abgefahren. Das ist ja völlig, finde ich, völlig schräg. Erzähl uns ein bisschen von deinem Klientel. Was sind das für Frauen, die du bedienst? Ja, also das ist ganz quer durch den Garten. Das fängt bei 18-Jährigen an, die neugierig sind oder die noch nichts wissen. Und du annoncierst auch, dass du schon so alt bist. Ja, natürlich, ja. Man sollte das bei der Ehrlichkeit bleiben. Natürlich, ja, ja, klar. Ich beschreibe mich immer so, dass ich also 1,85 Meter groß bin, ja. Bin ein John Connery-Verschnitt, hey. Bin schlank, ja. Bin auch noch gut drauf, ja. Und dies und jenes. Es kommt ja auch ein bisschen drauf an, dass wie. Du musst diese Frauen, die sich ja irgendwas leisten, mhm. Ob das jetzt eine Hausfrau ist oder irgendwie, ja. Etwas, eine schöne Stunde oder zwei oder ja. Je nachdem. Das geht quer durch den Garten. Also die Jüngste war 18 Jahre, sagst du? 18. Wie alt war die Älteste bisher? 61. Einsehen, das geht ja noch. Aber sie hat gesagt, ich will es nicht so direkt wiederholen, sie hat gesagt, mein Gott, was musste ich ein Leben lang warten, um zu wissen, wie schön das sein kann. Also bist du ein richtig, ein Mann in Saft und Kraft, nach wie vor? Das könnte ich sagen, dass dieser das Titel, behaupte ich auch. Also dass dieser Titel wirklich sehr passend ist auf dich und deine Person. Ja, also ich, das ist natürlich auch ein, wie soll man sagen, ein Faible für Einfühlungsvermögen. Mhm. Das muss man schon besitzen. Manni, was machst denn du als Hauptberuf? Als Hauptberuf? Ja. Ja, ich habe sehr viel Freizeit. Ja. Das möchte ich also so über den Sender nicht so. Okay, dann das ist aber, sagen wir nochmal, das ist so eine Nebentätigkeit, ne? Diese Callboy-Aktion. Ja, auch ja. Teilweise ein bisschen mehr. Mhm. Und du bist wirklich jetzt auch Hand aufs Herz zwischen uns beiden. Du bist wirklich immer richtig geil, wenn du mit den Frauen dann auch ins Bett steigst? Ich habe da keine Probleme. Ja. Also wenn ich ein Terminchen kriege, dann ist das folgendermaßen, dass ich mich erstmal schön Badewasser einlaufen lasse. Klar. Ich tue mich da ganz leger drauf vorbereiten. Schön Deo an die pikanten Stellen? Ja, genau. Ja. Ich gehe also, wenn ich das jetzt über den Sender sagen darf, ich gehe vorbereitet hin. Ja, das hatte ich jetzt auch erwartet, dass du da nicht mit Stinksocken hingehst und so. Nee, in dieser Richtung meinte ich das gar nicht. Ach so. Ja, wie vorbereitet? Ja, ich konzentriere mich da drauf und so weiter. Andere würden sagen, selbstverständlich. Ich gehe also hin, ich habe da keine Probleme. Gab es denn für dich schon mal die Situation, du bist ja nun nicht Profi und bist relativ spät in dieses Geschäft eingestiegen, ja. Dass du da vor einer durchaus vielleicht sehr freundlichen Dame saßt, aber du keinen hochgekriegt hast, als du mit dir ins Bett gehen solltest? Ja. Das gab es? Ja, Verzögerungen sind drin. Mhm. Es sind ja auch ein bisschen was korpulentere Frauen, das müssen ja keine schlechten Frauen sein. Ja. Irgendwo haben sie allein ein Herz und eine Seele. Mhm. Und da muss man sich irgendwie drauf konzentrieren. Und das funktioniert dann immer bei dir? Das funktioniert. Also ich mache ja auch... Passiert es denn schon mal, dass du dann mit so einer Frau schläfst, aber in Gedanken bei Heller bist, um dich richtig so in Schwung zu bringen? Genau. Das ja. Genau. Ja, warum auch nicht, ne? Warum ja. auch nicht? Nun hört man ja immer von Callboys, die Frauen bedienen. Das habe ich hier in der Sendung auch schon oft gehört, dass ein Unterschied dazu besteht zu Callboys, die Männer bedienen. Die sagen, dass wenn ich zu einer Frau gehe, also sagt ein Callboy, es oftmals nur oder hauptsächlich um das Gespräch geht, dass der Sex gar nicht so im Vordergrund steht. Kannst du diese Erfahrung auch so teilen? Das gibt es auch. Mhm. Dass die keinen Gesprächspartner haben, sagen wir mal, entspricht Gefühle oder Sexualität mhm. oder dies und jenes. Unsicherheiten sind sehr oft da. Mhm. Das obliegt ja also dir selber, dass du dich da irgendwie... sag mal so reinfühlst, mhm. ganz hart reinfühlst. Sind das oft auch verheiratete Frauen, die dich anwählen? 80%. 80%. Ja. Und dann sind die Männer bei der Arbeit, auf der Schicht oder wo auch immer im Büro? Und dann ja, ich habe auch ein Apartment für Frauen, die irgendwie nicht anders können. Achso, du hast ein eigenes Apartment, wo du die denn hinbestellst? Ja, das ist teils. Mhm. Ich habe da schon Sachen erlebt, dass dann urplötzlich der Mann früher nach Hause kam. Das ist sehr peinlich und das ist mir einfach zu kriminell. Wie erklärst du dir deine extreme Potenz? Ich würde sagen, ich habe immer mit sehr agilen Frauen zu tun gehabt. Also lieber eine mehr als eine weniger. Mhm. Und ich glaube, so oft wie ich deine Sendung gesehen habe, du stehst da auch zu deinen Gefühlen. Ja. Und da ich gerade so rede, würde ich mal gerne von dir wissen, darf ich es auch mal? Du kannst alles fragen. Ich kann fragen. Ja, bitte. Bist du in einer Beziehung zum Weiblichen oder zum Männlichen? Im Moment bin ich verliebt in eine männliche Person. Das finde ich toll. Aber so die Aufteilung ist, also der Hang ist schon mehr zum Schwulen hin, das muss ich so sagen. Und ich sage mal so 30% Frauen, 70% Männer. Ja, also ich will mal so sagen, es sind wohl sehr viele Menschen, die am Fernseher sitzen und ihre Kommentare machen. Ja. Aber so wie beide wir uns unterhalten, das ist schon etwas anderes. Ja. Nur wenn also einer von sich behaupten kann, ich bin so und so, ich habe Probleme mit gekochtem Fisch. Ja, und ich sage dann, ich mag das nicht und sehe daneben mir einer mit wie einem, was für ein Heißhunger und ein Appetit er das zelebriert, finde ich toll. Ja. Und so ist das auch in den Genuss rein. Ja, also, Manni, ich hoffe, dass du noch lange so bei Kräften bleibst. Ja. Und dir das Spaß macht weiterhin. Die nächsten 30 Jahre, sagen wir mal so. Ja. Und eine weiterhin glückliche Beziehung mit Hella. Das ist die Voraussetzung. Ja. Das muss die Sicherheit sein. Ja, klar, ja. Sonst geht das gar nicht. Schönen Gruß an Hella. Das mache ich. Tschüss, Manni. Ja. Tschüss. Alles Gute für deine Sendung. Danke. Ciao. Ja. Jetzt geht's weiter mit Lothar. Und Lothar ist 43. Lothar, 43. Ja. Ich höre dich gut. Ja, wunderbar. Jürgen, erstmal schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich finde die Sendung wunderbar. Danke. Und ich muss gerade sagen, dem Vorredner, also mit so viel kann ich natürlich nicht konkurrieren. Erzähl mal von dir. Ja, es geht also hauptsächlich jetzt zwischen meiner Frau und mir. Ich habe die vor 11 Jahren kennengelernt. Wir sind jetzt 11 Jahre verheiratet, also vor 12 Jahren kennengelernt, 11 Jahre verheiratet. Ja. Vorher war ich Taxifahrer und LKW-Fahrer. Mhm. Und jetzt bin ich seit 4 Jahren auf Montage tätig. Mhm. Längere Zeit unterwegs, so manchmal 3 Wochen, 4 Wochen. Ja. Ja, und wenn ich dann so, habe ich schon vorhin schon gesagt, wenn ich dann so nach Hause komme, dann bin ich natürlich unwahrscheinlich geil. Ja. Und dann du bist, während du unterwegs bist, auch absolut treu. Du gehst nicht irgendwo... Nein, das tue ich nicht. Obwohl es mir erlaubt hat. Wir haben eine offene Ehe, also wir reden über alles und es gibt da nichts, keine Verschweigung, nichts, irgendwie Reinlichkeiten. Ja. Sie hat mir aber erlaubt, wenn du es nicht aushalten kannst, dann such dir irgendwie eine Freundin oder was, die... Okay, wenn du dann wieder weg bist und dann hat sich das erledigt. Ne? Hast du bisher nicht gemacht? Nein, das heißt, immer wenn du von der Arbeit kommst und länger Zeit weg warst, bist du spitz wie Nachbarslumpi. Richtig, ganz genau. So sieht's aus. Wie hier der Dackel vom Nachbarn. Ja, und dann kriegst du von mir keine Ruhe. Ja, dann kriegst du keine Ruhe. Dann kam das jetzt, da sagte ich jetzt so, jetzt ruhig du dich, jetzt wo du auf der Couch schläfst. Ja. Ich krieg's auch nicht wach jetzt. Was heißt denn, sie kriegt keine Ruhe? Ich lasse einfach nicht Ruhe, weil ich einfach so geil bin. Ja. Und, aber sie offensichtlich dann doch auch, ne? Oder? Ja, das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Offensichtlich sowieso. Also es passiert im gegenseitigen Einvernehmen. Im Einvernehmen, ja. Das ist richtig. Ne? Ich frage es mal, um mir eine Vorstellung zu machen, wie viele Stunden seid ihr dann zugange? Das ist jetzt verschieden. Wenn ich dann freitags nach Hause komme, also kannst du vielleicht sagen, also 9 bin ich manchmal zu Hause, 9:30. Ja. Wenn ich dann ins Bett gehe, also dann unterhalten zum Moment, wenn irgendwie was Richtiges ist mit Post und so oder so, ne? Kann man sagen, dass wir so um 12 so spätestens ins Bett gehen. Ja. Ja, und dann so bis morgen 5:30. Das ist schon eine schöne Leistung. Ja, also die ganze Nacht durch? Zwischendurch nur eben dann ein bisschen streicheln und dann wieder mit der Zunge befriedigen oder sie mich und dann ist das schon, also mit morgen 5 kann man dann sagen. Ist ja eine tolle Sache, da ihr nun auch schon 11 Jahre, ne, 11 Jahre sagst du, seid ihr verheiratet, dass dann die Erotik und die Leidenschaft und der Sex dann noch so fluppt. Finde ja, ich gut. Also, am Anfang würde ich sagen, war es nicht so. Also so stark wie es heute ist in den letzten 3 Jahren. Liegt das daran, dass du eben so viel auch weg bist? Ja, das kann ich mir vorstellen. Kann sein, ne? Dass das so eine richtige Vitalspritze für euch ist auch. Ja, ja. Ist das denn so, wenn du auf Reisen bist, dienstlich unterwegs bist, dass du dann, um dir das alles aufzusparen, auch nicht onanierst während der Zeit? Doch, tue ich. Das machst du? Doch, tue ich. Mhm. Also, ich habe mir auch so gedacht, also, warum soll ich mir jetzt eine Frau suchen? Vielleicht, wenn ich jetzt die Möglichkeit nicht habe, weil wir machen manchmal 12, 13 Stunden täglich, ne? Und dann ist man abends doch ein bisschen irgendwie noch vielleicht zu sagen, keine Lust mehr rauszugehen, irgendwas muss ich noch duschen und unter der Dusche fällt, da nimmst du mir immer die Hand und das läuft automatisch und Abflussweg ist es. Ne? Ja. Ja, nur eben dann die letzten paar Tage, wenn ich genau weiß, ich fahre nach Hause. Ich wollte sagen, die letzten Tage musst du dir aufbewahren. Ja, das verwahre ich dann auf. Ja, das ist schön. Auf, ne? Aus wie viel Orgasmen kommst du dann in der Nacht, in dieser besagten Nacht, wenn du nach Hause gekommen bist? Ja, also wenn ich wirklich so 12 Stunden, also 8 bis 12 Stunden Auto hinter mir habe, je nachdem, wo wir sind hier in München und dann noch weiter in Bayern rein, kann ich sagen, also höchstens dreimal kannst du mit dir rein. Aber ich meine, das ist auch eine gute Leistung. Ist eine gute Leistung. Ist eine sehr gute Leistung. Ja. Ist das dann so, dass dann am Samstag erstmal nichts läuft und ihr dann aber am Sonntag manchmal so auf Hochtouren kommt? Samstagmorgen wird dann erstmal noch ein bisschen aufgeschlafen, ja. Bis Mittag. Ja. Ja, dann mal immer kurz was essen, ja. Bisschen durch und dann kann sich das natürlich wieder ergeben, dass man dann so abends um 10, halb 11 wieder in der Karre geht. Also das Wochenende steht dann schon ganz im Zeichen von Sex. Du hast auch nicht den Eindruck, dass du, je älter du wirst, dass du sexuell etwas weniger aktiv wirst, oder? Nee, kann ich nicht sagen. Gar nicht, ja. Nee, kann ich nicht sagen. Also da bin ich noch wirklich, ich habe 43, weil ist auch kein Alter. Mhm. Ne? Aber ich kann nicht sagen, dass das irgendwie jetzt weniger wird. Oder ich habe das Gefühl, es wird immer mehr. Ich würde ja gerne mal heute Nacht mit jemandem sprechen, der schon mal diese Zauberpille ausprobiert hat. Diese Viagra-Potenzpille. Ja, Potenzpille, ja. Wie ist es denn bei dir? Würdest du das Ding mal probieren, wenn du das in die Hände bekämst? Wenn ich es in die Hände... Ich habe ja das letzte jetzt hier gesehen im Fernsehen. Ja. Bei, war das Ulrich Meier? Kann sein. Die alle Bescheid. Alle ja, die haben da hat er welche gehabt zum Testen. Ja. Und da habe ich zu meiner Frau auch gesagt, warum ich die in die Hände kriegen würde, probieren würde ich das auch. Ich würde es auch machen. Ich würde es auch machen. Ich bin eigentlich ganz scharf drauf, das Ding. Das mal auszuprobieren. Auch. Ja. Also schaden kann es ja nichts und es mal zu machen ist ja okay. Ne? Das ist richtig. Was meinst du, wie bei euch die Post abging, wenn du dann von der Montage nach Hause kämst und dann noch eine blaue Pille in der Tasche hättest? Ja, das glaube ich auch. Lieber Lothar, ja. Grüß deine nette Frau von mir, ganz herzlich. Und alles Gute weiterhin. Dir auch für die Sendung. Danke. Tschüss, Lothar. Tschüss. Also nochmal, ganz im Ernst, ihr Lieben, wenn jemand unter euch ist, der diese Pille schon mal ausprobiert hat, ich wäre sehr interessiert, mit euch darüber zu sprechen, weil bisher habe ich auch nur gelesen darüber oder im Fernsehen Berichte gesehen. Ich würde gerne mal authentisch mit einer Person sprechen, die da Erfahrungen gesammelt hat. Ich bin zu geil für diese Welt. So heißt unser Thema heute Nacht. Das für die Zuschalter, die jetzt gerade eingeschaltet haben. Und ich möchte mich mit euch allen unterhalten, die wirklich sehr viel Sex im Kopf haben und die deshalb die verrücktesten Sachen machen, die ausgefallensten Sexpraktiken vielleicht auch drauf haben oder ganz ungewöhnliche Dinge einfach tun. Und aber abgesehen von dem Thema Sex einfach vielleicht auch richtig lebensgeil sind und deshalb völlig abgefahren sind oder abgefahren leben. Weiter geht es mit Thomas und Thomas ist 26 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hi. Ja, ich rufe an zu dem Thema, ich bin geil für diese Welt. Ja. Ganz einfach, ich brauche den Sex jeden Tag. Ja. Und ich bin berufstätig als Maurer. Ja. Und da bin ich öfter auf verschiedene Baustellen und da habe ich auch verschiedene Frauen. Wie, auf den Baustellen? Ja, auf Baustellen. Wie, die Frauen hast du auf den Baustellen? Nee, nicht auf den Baustellen. Also wenn wir da übernachten, weißt du, so. Dann gehe ich die dann beglücken, sozusagen. So. Aber woher kennst du denn diese Frauen? Das ist doch... Ja, ich hab die, gehe abends dann auch mal da weg in Kneipen oder Diskotheken und dann gucke ich halt da rum, ne? Und dann lernt man die ein und die andere halt kennen. Und das geht so einfach, dass du dann an jeder Baustelle, wo du dann arbeiten musst, dann dein Mädel hast? Ja, so nett, aber ich habe 3 bestimmte Baustellen, wo ich weiß, ich komme da hin, dann kann ich direkt mal zu ihr hingehen in der Mittagspause. Ja. Also kann das in der Mittagspause auch passieren? Ja. Dann hast du so einen Druck in der Hose, dass du dann dahin musst. Ja, sicher. Was sind das für Frauen? Sind die Single, leben die alleine oder haben die auch Beziehungen und gehen mit dir fremd? Also eine, die hat eine Beziehung und auch ein Kind. Mhm. Und ihr Mann, der ist halt impotent, so wie sie mir erzählt hat, durch einen Motorradunfall. Und der kann das halt nicht. Und ja, dann muss ich... halt mal aushelfen. Musst und die anderen sind halt Single. Nun klingt das ja alles ziemlich erfolgreich. Ja. Ich meine, manch ein Mann wird jetzt denken, Mensch, der Thomas, der hat's gut. Der hat 3 Baustellen und gleich 3 Frauen, wo er hingehen kann. Wie erklärst du dir denn deinen Erfolg? Ja, ich weiß ja vielleicht von meiner offenen Art her. Ja. Wie siehst du denn aus? Ja, ich bin 1,83 Meter groß, ja. Habe lange braune Haare, blaue Augen, wow. Muskulösen Körperbau. Also alles, was eine Frau wünscht, oder? Ja, eigentlich schon. Sag mal, wie wichtig ist denn für dich überhaupt Sex? Kannst du das so ausdrücken? Ja, also für mich ist Sex ist mir lieber wie Essen. Ich brauche das. Also du würdest lieber mal eine Woche hungern, als eine Woche auf Sex verzichten. Ja, richtig. Ja. Und ich liege auch manchmal mit einer Frau halt das ganze Wochenende im Bett. Da interessiert mich gar nichts, gell? Halt nur der Sex. Ich brauche das. Also sind Maurer ja Leute, die richtig hart arbeiten müssen. Ne? Ja, richtig. Das geht ja an die Kräfte. Und du hast dann trotzdem noch genug Energie und Lust auch auf die Bettgeschichten. Ja, eigentlich schon. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass du keine feste Beziehung hast im Moment. Nee, richtig. Ist das ein Wunsch von dir oder möchtest du erstmal noch, wie alt bist du jetzt, habe ich gesagt, 26, erstmal noch eine Weile alleine leben? Ja gut, ich hätte gern schon eine feste Beziehung, aber ich habe schon damit Pech gehabt, dass halt die Frau, also die Freundin von mir, schon ein paar Mal fremd gegangen ist und so. Wärst du denn ein treuer oder bist du ein treuer Geliebter, wenn du in einer festen Partnerschaft hängst, bist? Ja, wenn ich die richtige finden würde, die halt auch verrückte Sachen mitmachen würde, schon. Ja. Was ist denn das Verrückteste, das Geilste, was du bisher gemacht hast? Erzähl es uns. Wir sind ja völlig unter uns hier. Ja, also ich war mal im Krankenhaus. Ja. Für 3 Monate, weil ich auch mal einen Verkehrsunfall hatte. Ja. Ja, und da hat mir halt eine Schwester gut gefallen, weil die halt eine schöne Oberweite hatte. Ja. Ja, und die hat sich halt immer zu tief gebückt und so, und da habe ich die halt probiert anzubaggern. Echt? Im Krankenzimmer? Im Krankenzimmer, ja. Mensch, und? Ja, das war halt ein bisschen schwierig, weil die halt von so einem Dorf kam und die sind halt nicht so offen wie die Stadtmenschen, gell? Ja. Aber ich hab's halt geschafft, gell? Hattest du denn ein Einzelzimmer? Nee. Ich hatte ein Einzelzimmer. Du hast ein Einzelzimmer. Bist du privatversichert? Ich bin privatversichert. Hey, also ganz schick. Ja, und wie, das ist ja doch nur eine ungewöhnliche Sache. Wie hast du die denn dann rumgekriegt? Es hätte ja auch passieren können, dass die dir eine scheuert und sagt, ja, junger Freund, Sie sind Patient, lassen Sie Ihre Finger bei sich. Ja, ich habe das vorsichtig gemacht. Ich habe das so auf die solvente Art gemacht. Ah ja, ich habe sie halt ausgehorcht, ob den Freund hat, einen Mann und so. Du gehst da sehr sensibel und behutsam ran, ne? Ja, sicher. Ja, klar, ja. Und dann habe ich auch mal Fleurop angerufen vom Krankenhaus aus. Aha. Und habe dann ihr halt Blumen schicken gelassen. Und das hat beeindruckt? Und das hat sie voll beeindruckt. So, und dann gab es in dem Krankenzimmer Sex zwischen euch beiden? Ja. Obwohl die Tür nicht abgeschlossen war? Ja, richtig. War das nicht tierisch aufregend? Also ich fand das turbo-irre geil. Aber die Krankenschwester hat doch da mit ihrem Job gespielt, ne? Wenn da, stell mal vor, der Oberarzt wäre reingekommen. Ja gut, wir waren da auf der Toilette und ach so. Da hätte ich halt gesagt, ja, ich bin zusammengebrochen oder so. Gell? Kann man immer eine Ausrede sich einfallen lassen. Also ja, war's sicher, da muss man schlagfertig sein. Ja. Also das war ein schönes Krankenhauserlebnis, was du sehr geil in Erinnerung hast. Ja, richtig. Könntest du denn auf diese Krankenschwester nochmal zurückgreifen, falls du da in der Gegend bist? Ja, eigentlich schon. Ja. Jetzt hast du mir erzählt, was sehr Abgefahrenes du schon gemacht hast. Jetzt sag mir doch nochmal, was für ein Traum du hättest, was du gerne mal machen würdest, was vielleicht so eine richtige Schweinerei wäre, wo du sagen würdest, Mensch, da würde ich alle Tabugrenzen brechen, ich würde es mal machen. Ja, ich hätte mal gern, wenn ich halt mal so eine Frau kennenlernen würde. Mhm. Vielleicht meldet sich ja mal eine bei dir hier im Studio, die daran Interesse hat. Ja. Da würde ich mal gern mit ihr in so einen Pärchenclub reingehen. In so einen Swingerclub? Ja. Da kannst du auch alleine reingehen. Kann man ja, das? Weiß alleine ist so langweilig. Ja. Also du würdest gerne mal mit einer Frau in einen Pärchenclub gehen? Ja, richtig. Und würdest da die Luzi tanzen lassen? Ja, richtig. Ja. Überall ficken, was läuft. Hey, das schneiden wir jetzt raus. Ach, gut. Ne, so machen wir das im Fernsehen. Okay. Thomas, ich danke dir für dein offenherziges Interview. Ja, danke schön. Und ich hätte mal eine Frage. Ja. Kann ich von dir eine Autogrammkarte kriegen oder sowas? Kannst du haben. Mhm. Das arrangieren wir. Alles Gute. Okay. Tschüss, Thomas. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, Stichwort Autogramm. Gerne gesagt, immer wieder die Adresse, wenn ihr Autogramme haben wollt oder irgendwelche Briefe mir schreiben möchtet, dann schreibt bitte an den WDR 1 Live Domian. Postfach. 50600 Köln, ganz einfach. Einfacher geht's gar nicht mehr. WDR, 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. Ja, jetzt bin ich gespannt auf Erik, 25 Jahre alt. Hallo Jürgen. Ja, Erik. Jetzt bin ich aber ganz gespannt, was du mir erzählst. Ich bin ein großer Fan von dir. Danke. Ich habe schon seit Januar 95 versucht anzurufen. Ist nicht wahr, jetzt bist du durchgekommen. Bei dem brisanten Thema. Ja, jetzt meine Geschichte. Ja. Ich bin, wie gesagt, 25 und ich hatte noch keine Freundin. Aha. Tja, und zu geil bin ich halt, weil ich geht in Puff. Aha. Wie kommt es, dass du noch keine Freundin hattest? Ja, ist daran, ich bin halt ein bisschen schüchtern. Wirklich? Ja, Tatsache. Wobei, ich das wirklich, ich will dir jetzt nicht schmeicheln, aber ich mag es überhaupt nicht. So vom ersten Eindruck. Das ist faktisch, du bist ja ein Mann. Naja, egal, aber du bist ja nur hier in einem Interview, in der Öffentlichkeit und so. Das ja nun, ne? Keine Freundin, dafür, du hast aber auch große sexuelle Bedürfnisse und gehst deshalb immer ins Freudenhaus, in Puff. Ja, das ist immer, ja. Wie oft? Also früher so einmal im Monat. Mhm. Was zahlst du da? Oder ist die Stunde 200 Mark? 200 Mark. Und das kannst du dir so erlauben oder ist das schon ein bisschen... Das geht, ging auch so. Das geht, ja. Und jetzt im Moment, wie ist die Quote, die Frequenz da? Auch einmal im Monat oder zweimal im Monat? Ich bin jetzt seit 6 Wochen nicht mehr da gewesen. Aber es wird höchste Eisenbahn, oder was? Ja, so kann man so sagen. Ne? Es gibt wieder. Trotzdem verstehe ich das nicht. Warum bist du so schüchtern? Ja gut, bei Frauen, ich habe immer so meine Hemmungen. Also eine anzubaggern und so, das kann ich irgendwie nicht so. Warum? Ja, wenn ich das wüsste. Gehst du schon mal so raus? Oh, immer. Discos, Pubs und so Geschichten. Viel unterwegs? Viel unterwegs. Auch im Freundeskreis, im Großen? Ja, ja. Also, so da sind auch Mädels im Freundeskreis. So eigentlich weniger. Und bist du denn noch nie von einer Frau angemacht worden? Aber das ist mein ganzes Leben erst zweimal passiert. Und das war nichts für dich, war nicht dein Geschmack? Nicht so das Richtige. Ja. Was hält dich denn davon ab, wenn du irgendwo in der Kneipe eine nette Frau siehst, ein bisschen näher an die ranzugehen? Versuch's mal genauer zu erklären. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, das ist das Problem, ne? Mhm. Einfach mit dem blöden Spruch, willst du ein Bier? Das habe ich gerade schon versucht, aber... Und ja, ich habe schon 20 Körbe gekriegt. 20 Körbe? Mal mehr. Ui, ja, das ist natürlich... Und irgendwie hat man auch keine Lust mehr, ne? Wenn man nur die Pflege kriegt. Wie würdest du dich denn äußerlich beschreiben, bei aller Selbstkritik? Siehst du gut aus, mittel aus oder nicht so doll? So, also vom Körperbau und so weiter, ganz in Ordnung. Nur halt mein Gesicht, ne? Ich habe erstmal eine Brille, kurz ein paar Narben. Mhm, ja Gott. Also nicht gerade was anziehend ist. Ja, aber durchaus noch im Rahmen des Durchschnittlichen. Ja, so Durchschnitt, ja. Ja. Wie fühlst du dich denn dabei? Ich stelle mir vor, dass das nicht so der Knaller ist, immer nur in den Puff zu gehen. Eben. Hätte ich gesagt, scheiße. Mhm. Also deine Sehnsucht wäre schon nach einer Beziehung und mal nach einer Liebe, richtig? Ja. Mhm. Was für Gefühle hast du, wenn du dann bei den Mädels bist, bei den Huren? Also sagen wir mal so, im Moment, wo ich das dann tue, super, mhm. ne? Nur hinterher irgendwie mal so, also ein bisschen mies, ne? Direkt danach? Ja, also nicht danach, so unmittelbar, eine Stunde oder so. Mhm. Hast du da deine feste Bezugsperson oder gehst du immer zu anderen Frauen? Das wechselt schon mal, je nachdem, wie ich da gerade lust und launig bin. Wie lange bleibst du immer bei den Frauen? Oh, wie gesagt, eine Stunde. Eine Stunde, das ist so die Regel. Ein paar Minuten länger, aber nicht der Rede wert. Mhm. Ist es denn so, dass du auf jeden Fall dann sexuell dort bei den Frauen rundherum befriedigt wirst oder bleibt da auch noch irgendwie was offen? Eigentlich schon, ne? Nur ich könnte halt noch mehr. Eine Stunde, zwei Nummern, was ist das? Mhm. Wobei der, also das ist meine Erfahrung, der schönste und geilste Sex eigentlich mit jemandem passiert, den man auch richtig liebt. Das ist meine Erfahrung. Naja, dazu kann ich nichts sagen. Nee, klar. Ja. Das ist halt mein Wunsch, also wäre es eigentlich. Also Erik, wenn du auch schon 20 Misserfolge gehabt hast, ne? Du kennst mich wahrscheinlich ziemlich gut schon, was ich jetzt sage. Ja, du musst es versuchen, wirklich. Und wenn du noch 20 Misserfolge hast, beim 45. Mal klappt es dann vielleicht. Das ist halt das Problem, meine Schüchternheit. Ja. Training ist alles. Training, ja toll, immer. Ich wünsche dir eine tolle Frau, Erik. Schön, dass du durchgekommen bist. Alles Gute, tschüss. Herzlich willkommen, Melanie, 35. Ja? Ja, Melanie, eine Frau, mal wieder. Nee, die erste heute. Die zweite, Hella war auch schon. Die zweite, genau. Ja. Erstmal hallo, du mir. Hi. Ja, das ist natürlich ganz toll, dass ich durchkomme, denn ich habe es das erste Mal probiert und gleich diesen Erfolg. Doll. Ja, tolle Sache. Ja. Also, und dann zu dem Thema. Was hast du dazu zu sagen? Ja, nicht viel, da meine Vorredner eigentlich schon all das erzählt haben, was ich auch so loswerden wollte. Aber erzähl's mal aus deiner Perspektive, aus deinem Leben. Ja, und zwar, ich habe also mit 16 das erste Mal Sex gehabt und habe irgendwo immer das Gefühl gehabt, also, dass ich mehr Verlangen danach habe als die Männer. Mhm. Und das hat sich so mit dem Älterwerden eigentlich noch gesteigert. Mhm. Und mittlerweile ist es so, ich bin also seit einem guten Jahr in einer Beziehung drin. Mhm. Da hat es sich also sehr extrem gesteigert, das Verlangen nach Sex. Also du willst immer viel, viel, viel, viel, viel, viel mehr als er? Nein, überhaupt nicht. Diesmal ist es nämlich so, dass es gleich ist oder fast gleich. Aha. Er möchte eigentlich sogar noch mehr Sex haben. Ja, genial. Ja. Das sind ja zwei, die richtig zusammenpassen. Ja, und das war vorher immer so, dass ich also Abstriche machen musste. Ja. Dass ich also immer irgendwo meine Gefühle also auch zurückschrauben musste. Mhm. Und mittlerweile ist es also so, dass ich mich doch auch fallen lassen kann in dieser Beziehung und mich so geben kann, wie ich also wirklich bin. Wie bist du denn wirklich? Sexgeil. Können wir sagen das mal in dicken Anführungszeichen, so eine richtige Sau im Bett? Ich entwickle mich dorthin, ja. Dank meines Freundes, ja. Ihr lebt ihr zusammen? Nein. Nein. Wie oft habt ihr denn Sex miteinander? Ja, im Augenblick doch sehr häufig. Also wenn es sich einrichten lässt und wir so ein paar Tage miteinander verbringen, dann ist es mehrmals täglich. Mehrmals täglich. Ja. Also da wird nur ein bisschen gegessen zwischendurch, mal schnell eingeholt und dann wieder ab in die Federn. Ja, so ungefähr. Ja. Gibt es spezielle Sachen, wo, die ihr jetzt an euch auch so mit, die ihr zusammen entdeckt habt, worüber man auch so in der Öffentlichkeit reden kann, was dir besonders Spaß macht? Besondere Praktiken oder Vorlieben? Ja, also ich habe im Laufe der Beziehung eigentlich so diesen Drang nach Oralsex. Mhm, mhm. Also ich für meine Person liebe das also sehr. Also wenn du die aktive, der aktive Teil bist. Ja, ganz genau. Ja. Da hattest du früher Schwierigkeiten mit, das bei Männern zu machen? Nee, eigentlich gar nicht mal so. Da hatten aber die Männer Schwierigkeiten mit. Hey, was hast du für Männer? Ich kenne nur Männer, die darauf stehen. Ja, habe ich auch immer gedacht. Und laut Statistik soll das ja auch so sein. Ja, ne? Ja. Ich kenne keinen einzigen Mann, der nicht drauf steht. Nee, irgendwie waren die da so ein bisschen gehemmt. Aber das ist jetzt mit dem Freund anders. Das ist Gottlob anders. Ja. Also und er genießt das in vollen Zügen. Und du praktizierst das auch bis zum süßen Ende. Ja, ganz genau. Gänzlich bis zum Ende. Ja. Ja, du und weißt, worauf ich anspiele. Es macht viel Spaß, ja, zu sehen, wie diese Erregung bei ihm dann auch sich steigert. Ja. Und es ist einfach nur ganz toll, dass er sich dabei gehen lassen kann. Ja, und ich denke mir schon, dass das einfach was Tolles ist, wenn man einen Partner hat, unbedingt, der da so, ja, mitmacht. Unbedingt, das ist überhaupt das größte Glück schlechthin. Und wenn ihr euch dann auch noch so seelisch sehr gut versteht miteinander, wenn da eine große Verbindung ist, ist das ja die perfekte Partnerschaft. Ja, wenn es das gibt, dann hoffe ich doch, dass es das genau auch ist. Ja, und dass das noch sehr lange hält, ne? Das, ja, ist natürlich eine interessante Sache jetzt. Das kannst du jetzt an euch selbst beobachten. Reizt sich das irgendwann aus oder steigert sich das noch? Es ist noch steigerungsfähig. Noch ist es steigerungsfähig? Es ist noch steigerungsfähig. Wann, ja, kommt der Freund zu Besuch? Er ist gerade auf der Arbeit und hört auch fleißig zu. Eieiei. Und er hat um 5:30 Uhr Feierabend. Also ich werde um 5:30 Uhr oder um 6 Uhr an euch denken. Ja, das kannst du gerne tun, da fällt er wohl gerade über mich her. Melanie, was ich noch am Schluss noch fragen will, wenn man so eine perfekte Beziehung hat, wo der Sex so gut funktioniert, ist dann Onanie noch ein Thema? Onanierst du für dich alleine? Bist du, wenn du alleine bist, auch noch aktiv, sexuell? Ja. Das auch noch? Das passiert auch, ja. Also da ist so viel Power in dir, dass selbst das noch möglich ist. Ja, auf jeden Fall. Also heute rufen wirklich nur Leute an, die wirklich unter dieser Überschrift "Ich bin zu geil für diese Welt" passen. Ja, ich bin auch ganz erstaunt. Ich habe gedacht, so viele gibt es gar nicht, die so geil drauf sind. Melanie, viel Spaß und 6 Uhr denke ich ganz heiß an euch. Ja, danke. Ich wünsche dir dann auch noch eine Menge Spaß. Ja, vielen Dank. Tschüss. So ihr Lieben, 1:34 Uhr und jetzt machen wir Pause. Du bist zu geil, du bist zu geil, du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil, du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil, du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil, du bist zu geil für diese Welt. Die Nacht ist um und stumm. Denkst du dir, was kommt rum, wenn ich rumme? Wenn ich ab bin, frage, nehm ich mir das krumm. Du machst die Augen auf, mach sie auf, mach die Augen auf. Und dann fragst du Mann, oh Mann, ob ich das auch so machen kann. Kann ich sein wie die anderen, muss ich wie die anderen sein? Oder muss ich alleine wandern? Gibt es eine Antwort? Nein, du schaust in dich allein hinein und plötzlich wird es still. Hey, ich weiß, was ich bin und ich muss machen, was ich will. Wann? Jetzt mal! Wann? Jetzt! Richtig, denn du sagst, ich kann. Alles andere ist nicht wichtig, jetzt kommt es auf dich an. Denn du brauchst sie zu vergleichen, denn was gibt schon zu erreichen? Lass die Zeit deines Lebens nicht nur einfach so verstreichen. Sonst verschwindet sie, ist weg, kommt nicht wieder, ist ums Eck. Ohne Sinn und ohne Zweck. Dreck, wie ein ungedeckter Scheck. Egal, was der Mensch gegenüber von dir hält, da stehst du drüber. Warum? Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Ja, ihr Lieben, unüberhörbar, Fanta 4. Zu geil für diese Welt. Hier ist 1 Live, Radio 1 Live und das WDR Fernsehen. Und so heißt unser Thema heute Nacht auch hier im 1 Live Talk Radio. Ich bin zu geil für diese Welt und ich möchte genau mit solchen geilen Leuten reden, die das von sich sagen. Und ich habe es vorhin ja schon ein paar Beispiele genannt. Das bezieht sich natürlich hauptsächlich auf das Thema Sex. Aber es kann sich auch beziehen, und da warte ich nur auf so einen Anruf, vielleicht auf ganz andere Sachen. Ich bin zu lebensgeil für diese Welt und mache deshalb völlig abgefahrene, ungewöhnliche, außergewöhnliche Sachen. Könnte ja auch sein. Wenn ihr zu geil seid für diese Welt, das ist meine Telefonnummer, 180-5678-111. Ich sage das immer wieder, das hat sich nämlich noch nicht rumgesprochen. Ihr könnt uns mit dieser Nummer oder auf dieser Nummer, über diese Nummer, auch aus dem Ausland erreichen, ohne Mehrkosten. Das Gespräch dann in der Sendung kostet euch überhaupt gar nichts. Das zahlen wir, das zahlt der WDR, das zahlt 1 Live. Also Telefonnummer 0180-567-8111, das ist die Telefonnummer. Und die Faxnummer 0180-567-8110. Wenn ihr faxt, eure Telefonnummer nicht vergessen draufzuschalten, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Ich grüße herzlich den Andreas, und der ist 29 Jahre alt. Hallo. Hallo, Andreas. Andreas ist am Telefon, aber er traut sich nicht zu antworten. Höre ich ihn richtig? Hallo? Dann müssen wir leider auflegen. Dann versuchen wir es mit Didi, 24. Hallo? Hallo, Jürgen. Ja. Ich höre dich ganz schlecht, aber... Ach, das wird wunderbar jetzt. Wacht nur ab. Es geht ja, schon. Ja, ich warte ab. Didi, ja. Du hast dich zu dem Thema gemeldet. Ja, und zwar bin ich auch zu geil für diese Welt. Für jede Welt? Für jede Welt, ja. Warum? Aber in Sexsachen wiederum. Auch wieder in Sexsachen. Ja. Erzähl mal ein bisschen von dir. Och, was soll ich denn erzählen? Ich bin 24. Ja. Was bringt dich denn, was bringt dich denn zu dieser Meinung oder zu diesem Ausspruch auch? Wer bringt mich dazu? Ja, was bringt dich dazu? Weswegen? Ich selber, die Taten, meine Taten. Ja, welche Taten sind das? Dass ich mir dreimal täglich onaniere. Mhm. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der von einer Bettgeschichte zur anderen greift. Mhm. Ich bin eigentlich so partnerbezogen, sehr bezogen. Ja. Kann auch sagen, dass ich treu bin. Ja, kann man eventuell auch sagen. Ja, kann man sagen, ja. Also ich sage mal, wenn man nicht angetrunken ist, bin ich treu. Ja, ne? Na gut. Und ja, bei mir ist es so, dass ich das sogar in der Partnerschaft ausübe, dass ich mich selber befriedigen muss, wenn die Partnerschaft auch okay ist. Bist du im Moment in einer Partnerschaft? Nee, bin ich nicht. Seit 4 Monaten nicht mehr. Ah ja. Mhm. Das heißt, dass du im Moment hauptsächlich deinen sexuellen Trieb, der sehr stark zu sein scheint, mit dir selbst auslebst. Genau. Wie kommt es denn, dass du dann nicht mehr so oft auf die Rolle gehst und dir Mädels suchst und anbaggerst? Weiß ich nicht. Also das hängt wahrscheinlich mit meiner Ex noch zusammen, weil ich immer noch tierisch verknallt in die bin. Ah ja, klar. Wir waren ja dann immerhin über 2 Jahre zusammen. Und das war, sage ich mal, die Frau, meine Träume und. Das hat auch beim ersten Mal gleich gefunkt, das hat auch im Bett prima hingehauen, am Anfang, die ersten 2 Monate. Also wäre da immer noch ein schlechtes Gewissen, wenn du jetzt mit einer anderen Frau ins Bett gingst? Oder ein Vergleich vielleicht, und den möchtest ich du hätte nicht? Ich hätte schlechtes Gewissen. Schlechtes doch. Gewissen, also ich würde mich fühlen, ob ich sie betrogen hätte, wobei sie damit kein Problem hat. Ja, lass uns über den Sex reden. Ist das so, dass du, wenn du ganz ehrlich bist zu dir selbst, eigentlich fast jede Minute an Sex denkst? Oder jede 10 Minuten oder so? Ja, jede 10 Minuten. Jede Minute würde ich vielleicht übertrieben, aber... Was geht in dir vor, wenn du jetzt in dem schönen Frühlingswetter durch die Straßen gehst, durch eine Einkaufsstraße? Oh, das ist doch die schönste Zeit. Ja, was geht da alles... Also ich muss dazu sagen, ich arbeite in Gastronomie. Oh ja, dann... Ne? Da bin ich ja an richtigen Ort und Stelle. Ja. Und bei dem Wetter, wo die Frauen ohne BHs rumlaufen... Mhm. Ist natürlich wunderbar, ne? Der Einblick ist schön. Kann das dann auch schon mal passieren, dass du, während du gerade serviert hast, mal schnell aufs Klo gehst und es tust? Bis jetzt nicht oft vorgekommen, war aber schon. War aber schon. Und du verwahrst dir das eigentlich alles für abends dann auf? Genau. Kann es dann auch schon mal sein, dass es 4-mal passiert oder 5-mal? Doch, es kann. Also das hängt immer von der Zeit ab. Ich arbeite ziemlich viel. Ja. Und bei mir ist es so, wenn ich nach Hause komme... Dann lege ich mich erstmal auf dem Sofa nach dem Duschen, ne, und dann geht's los. Ne, über den Programm durch, was da im Fernsehen gibt. Was hast du als Vorlage? Guckst du dann Pornos oder guckst du... Porno gucke ich weniger, aber ich habe Porno-Zeitschriften. Ja. In der Regel, wenn du onanierst, passiert da ein Film im Kopf oder hast du immer doch irgendwas, dass du in die Zeitschriften guckst oder durch den Fernseher zapfst und da irgendwelche geilen Bilder aufsaugst? Im Kopf. Also ich brauche ganz selten irgendwelche Vorlage, wo ich schon eine Frau dazu sehe. Und das ist auch bei mir, es spielt sich, ziemlich viele Frauen spielen sich im Kopf durch. Ne? Ja. Sind das dann Bilder, die du schon mal erlebt hast mit Frauen, sexuelle Situationen? Oder sind das ja, auch... Ja, solche und die, die ich gerne erleben würde. So. Auch die Frauen, die ich vielleicht bei mir in der Gastronomie gesehen habe. Genau, also es kann sein, dass du am Tage eine sehr nette Frau bedient hast und mit der treibst du es dann in Gedanken. Genau. Ja. Und es gibt eine, sage ich mal, das ist Stammgast von uns. Ja. Oh, wenn sie jetzt zuhört, wäre das peinlich. Keine Namen. Ja. Also wie... Ist in deinem Kopf sehr präsent. Das ist eine super Frau, ich glaube, die ist sogar vergeben. Ja, schade, ne? Aber mit der treibe ich das, wie sage ich mal, jeden zweiten Tag, wenn nicht jeden Tag, treibe ich das mit der. Wenn man so wüsste, wer es mit einem wiederum treibt, ne? Das denke ich auch manchmal. Ja. Wer weiß, wer an dich denkt. Ne? Oh, es wäre schön, wenn meine Ex an mich denken würde. Das wäre sehr schön. Ich würde es dir wünschen, Didi. Danke für deinen Anruf. Ich danke dir, Jürgen. Tschüss, Didi. Servus. Herzlich willkommen, Mischa. Oder Micha. Hi Domian. Micha, 22. Ja, genau. Hi. So sieht das aus. Hallo. So sieht das aus. Ja, und der Sommer ist die schlimmste Jahreszeit überhaupt. Weil man so viel Druck hat, oder wie? Nein, es ist halt so, die Mädels kurze Röcke und überall blitzen nette Pos auf und schöner Busen, alles drum und dran. Und da denkt man dann halt doch irgendwie ständig an Sex. Ne? Ja. Das ist halt eben, ich denke mal, das geht jedem Mann irgendwie so. Ja, fast jedem Mann. Ja, hoffe ich doch. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die Frauen da anders sind. Ja, vielleicht reagieren die anders. Ich glaube, dass wir Männer auf die äußeren Reize schneller reagieren, profaner vielleicht reagieren oder anders einfach reagieren. Ja, wobei ich war eigentlich recht lange, bis 18 hatte ich eigentlich gar nicht so mit Sex am Kopf. Ach, bis 18 Jahren? Ja, so bis 18 Jahren und mit Was? 18 fing das dann halt langsam an und vor allem habe ich meine Freundin kennengelernt und seitdem ist es halt richtig extrem, also täglich. Mhm. Also du hast dich ja jetzt zu diesem Thema gemeldet, ne? Und zu dieser Überschrift. Ja, und ich könnte halt mehr Sex haben, als meine Freundin will, möchte ich mal so sagen. Das heißt, du bist nicht so ganz zufrieden in der Beziehung, was das angeht? Ja, das Sexuelle, aber ich meine, wir kennen uns erst seit einem Jahr und sie ist halt auch noch nicht so alt und... Wie alt ist sie? 18 und hatte auch noch nicht so sehr viele Freunde halt und... Wie oft schlaft ihr miteinander? So oft wie es geht, also meistens täglich. Na, das ist doch schon mal ganz gut. Ja, denke ich auch. Aber du willst lieber noch mehr? Ja, so. Dreimal täglich. Und das Mädel hat, der reicht das einmal. Zweimal täglich. Ja. Zweimal ist halt immer so. Du hast dann dieses Bedürfnis oder diese Sehnsucht. Wie gehst du denn mit dieser Sehnsucht um? Ja, ich meine, ich habe zwei gesunde Hände. Mhm. Könnte es denn passieren, dass aufgrund dieser Sehnsucht du vielleicht auch mal fremd gehen könntest? Nein. Das nicht? Nein, absolut nicht. Mhm. Also ich bin ja absolut treu. Mhm. Wie ist das bei dir, wenn du auf deine zwei gesunden Hände verweist? Bist du in Gedanken dann ihr auch treu oder denkst du dann beim Onanieren schon auch an andere Frauen? Ach ja, doch, beim Onanieren ist das natürlich, denke ich mal, ganz normal, dass man halt auch an andere Frauen denkt. Ne? Weiß sie das, dass du auch noch zwischendurch mit dir selbst Spaß hast? Ja, selbstverständlich. Das weiß sie. Selbstverständlich, ja. Ich meine, dass wir führen eine sehr, sehr offene Beziehung und das, denke ich mal, ist auch gut. Und ich sage ihr halt das, was ich denke und sie sagt mir das, was sie denkt, hoffe ich doch, denke ich doch, glaube ich doch. Könnte es denn sein, dass sie das, was passiert, vielleicht auch gar nicht so häufig möchte und einfach nur aus Rücksicht auf dich es so mitmacht? Kann das sein? Nein, das kann nicht sein. Also ich habe sie gefragt mehrmals und nein, sie findet das halt auch. Das ist schon in Ordnung so. Hältst du es denn für möglich? Bist du hoffnungsvoll, dass es sich bei euch noch steigern könnte? Ja, denke ich doch. Das schon. Ja. Ich meine, wir sind ja am Üben. Ihr seid am Üben, ja. Und der Sommer ist natürlich dann, um auf den Anfang des Gesprächs zurückzukommen, der ist natürlich anfeuernd, ne? Ja, wahrscheinlich genau. Das sind dann so die Tagesstunden halt, die sind dann sehr, wie soll ich sagen, geistig stimulierend. Ja, und lebt man das dann miteinander abends aus. Also Micha. Dann wünsche ich euch, dass ihr beide dann noch mehr zueinander kommt. Danke. Alles Gute. Tolle Sendung. Danke. Tschüss Micha. Es sind mehr Männer, die heute anrufen. Mann, Jungs. Hermann, 24. Ja, hi, Domian, grüß dich. Hi. So, ja, jetzt zu dir. Ja, zum Thema, ich bin zu geil für diese Welt, bin ich absolut, kann ich nur sagen. Also ich und meine Freundin. Warum? Warum? Ja, wir sind also, ich habe sie kennengelernt vor 8 Monaten in der JVA Köln. Im Gefängnis? Im Knast, ja. Hast du sie kennengelernt? Wie? Habe ich sie kennengelernt, ja, über die Hauptschule. Ich war Hausarbeiter und habe es halt kennengelernt. Mhm. Saß sie da auch im Knast? Sie saß auch da, ja, so, 20 Monate. Und ihr hattet da gemeinsam Unterricht, oder wie? Und die hatten da halt, nein, die hatte Schule und ich habe halt Hausarbeit und so haben wir uns öfters getroffen, durch Markus und so auch. Mhm. Ja, und wir sind halt am 16.04. bin ich halt entlassen worden, hab sie dann rausgeholt. Mhm. Und das heißt, sie ist auch entlassen worden? Sie ist auch entlassen worden, ja klar, ich hab sie rausgeholt, weil sie eine Geldstrafe hatte. Ja, okay. Ja, und seitdem sind wir jetzt bei mir und ich komme absolut nicht mehr mit der Frau aus dem Bett, seit 16.04. Seit 16.04.? Ja. Das sind ja über 4 Wochen. Was haben wir heute? Heute haben wir den 20. glaube ich mittlerweile. Und ihr liegt jetzt quasi seit 4-5 Wochen im Bett? Liegen wir mittlerweile im Bett, ja. Wir sind keine Ämter, nichts auf die Reihe. Also es ist total hart. Liegt sie jetzt auch neben dir? Sie sitzt vor mir im Moment. Ah. Kannst du mir mal eben geben? Hat sie Lust? Ja, Momentchen. Moment. Ja. Hallo, Domian. Hi, wie heißt du? Heike. Ja. Heike, das ist ja dann auch eine ganz heiße Geschichte mit euch beiden, was? Ja, ist schon wirklich komisch, was da hier mit mir passiert ist. So auch so mit Sex, was ich mit dem Hermann so mache. So. Warum ist das komisch? Ja, vorher so bei den Männern, die ich hatte, da hatte ich so ein Feeling gar nicht so. Ich mache Sachen mit dem Hermann so, wo ich bei anderen Typen gar nicht dran gedacht hätte. So. Und das macht mir auch wirklich Spaß. Und kannst du, ohne ins Detail zu gehen, vielleicht ein Beispiel nennen, was du mit ihm machst, was du vorher dir hättest vielleicht gar nicht denken können? Ja, zum Beispiel Analverkehr. Mhm. So, da stand ich absolut nicht drauf. So. Wie erklärst du dir das, dass du das mit Hermann so gerne machst jetzt? Ja, ich weiß nicht so. Der ist irgendwie so zärtlich und der bringt mir das alles irgendwie so total gut rüber, so. Total schön mit dem. Du bist aber auch richtig, ihr seid richtig auch verliebt ineinander, ne? Ja, ja, total so. Und weiß nicht, ist schon heftig, was da mit uns passiert ist. Und das Schlimme ist, wir haben uns in der JVA kennengelernt. Ja. Ja, und da hatten wir auch mal Gelegenheit, so, also geht ja natürlich nicht, ne? Ja, ist klar. Aber man sieht sich auch schon mal so zwischendurch. Ja. So. Ja, und da nur mal auf die Schnelle so, aber das war auch schon okay, weißt du so. Aber jetzt habt ihr ja richtig Zeit, ne? Ja, jetzt kommen wir gar nicht mehr aus dem Bett. Heike, jetzt gib mir nochmal den Hermann und dir wünsche ich alles Gute und viel Spaß weiterhin. Ja, danke. Tschüss. Hermann, wie wird das weitergehen? Mir wird das weitergehen. Ja. Zumindest auch mal zum Arbeitsamt zu kommen. Ja. Hattest du denn, die Heike hat es ja gerade beschrieben, dass es für sie eine ganz besondere Erfahrung ist, dass sie vorher sowas noch nie erlebt hat. Ist für dich das auch eine ganz neue Erfahrung? Für mich war das auch eine ganz neue Erfahrung, weil ich absolut normalerweise auch gar nicht darauf stehe. Machst du denn mit Heike jetzt auch Dinge, die du vorher nicht so mit anderen Frauen gemacht hast? Ist das jetzt auch mit dem Analsex zum Beispiel, ist das auch so ein Beispiel bei dir? Oder hast du da schon Erfahrungen gesammelt früher? Nee, ich hab eher bei ihr zum ersten Mal so. Mhm. Und du findest das auch gut? Ich finde das, ja, geht so. Also, geht so. Gibt's denn irgendwas, was du jetzt mit Heike entdeckt hast, was du richtig toll findest? Was ich entdeckt habe, ja, ganz kurz. Wir waren beim Kumpel gewesen. Ja. Und zum Kaffee, dann sind wir später gegangen. Auf einmal fing so ein Treppenhaus an, mir echt da halt an zu blasen im Endeffekt. Ja. Und da sind wir auf einmal dann in den Keller gegangen und waren da echt unten im Keller voll die Nummer am Schieben im Endeffekt. Im fremden Keller? Im Keller, ja. Im fremden Keller auch noch. Im fremden Keller auch noch, ja. Ja, aber das sind doch schöne Sachen. Davon, da leben die Erinnerungen davon später. Ja. Ich danke euch für den Anruf. Und ab in die Falle wieder jetzt. Ja, okay. Tschüss, tschüss zusammen. Eine Frau, wie schön. Desiree. Stimmt, ne? 25. Jawohl, hi. Hi. Jetzt freue ich mich aber. Super. Ja. Was veranlasst dich denn zu so einer Selbsteinschätzung, dass du zu geil bist für diese Welt? Warum ich zu geil bin für die Welt? Ja. Ja, weil ich ein Nimmersatt bin auch. Ein Nimmersatt? Wie äußert sich und wie macht sich das deutlich? Wie äußert sich das? Ich könnte es, ja, bei uns in der Nähe ist eine Kaserne und... Hey, was ahne ich denn jetzt? Erzähl. Ja, quasi bin ich ja uniformgeil, wenn man es ganz krass sagen darf. Du bist uniformgeil. Jawohl. Und mittwochs ist halt bei uns hier eine Diskothek und da kommen die Jungs. In Uniform? Nein, das sind sie leider nicht rein, aber man weiß ja, wie die aussehen dann. Mhm. Sie gehen auch ganz schön gerade, sind groß und doch super Haltung. Und du denkst sie dir dann in Uniform? Genau, so ist es. Aha. Das sind alles Soldaten, die in die Disco dann kommen? Jawohl, überwiegend Soldaten, genau. Ja, man kriegt sehr schnell was ausgegeben und man kommt sehr schnell ins Gespräch. Ja. Und dann ergibt sich auch, naja, das eine und das andere. Das eine und das andere. Wie viel, sagen wir mal, jetzt die letzten 2 Jahre, wie viele Soldaten hast du schon vernascht? So viele Soldaten eigentlich gar nicht. Das war manchmal so ein halbes Jahr der gleiche geblieben. Ach so. Und es sind schon viele geblieben, das sage ich jetzt nicht. Also reichlich, ne? Jawohl. Reichlich. Jetzt erkläre mir bitte, warum du auf Uniform stehst. Ich finde das einfach schön. Absolut, wenn Männer kurze Haare haben, die sehen einfach aus wie ein Mann und weil sie die gerade Haltung haben. Also, es würde dir durchaus gut gefallen, wenn ich demnächst hier in Uniform moderieren würde. Jawohl. Also die kurzen Haare sind ja auch noch da, die gerade Haltung könnte ich auch noch ein bisschen üben. Ja. Ne? Und dann so eine Schnieke, aber so Schnieke sind die gar nicht, die Bundeswehruniformen. Ach, die sehen schön aus, weil wir haben ja 3 verschiedene. Wir haben ja Luftwaffe hier, Heer und Marine. Luftwaffe ist schick, ne? Jawohl. Aber Marine ist auch nicht schlecht, wenn ich hier in so einem Matrosending säße. Das heißt, das würde dich dann anmachen, wenn ich so hier sitzen würde. Ja, jawohl. Hat das wirklich eine sexuelle Stimulation, diese Uniform für dich? Eigentlich ist es ja schon, aber das ist halt, hat was mit dem Typ zu tun, weil die gerade gehen und groß gebaut sind. Also das gerade gehen ist dir sehr wichtig. Jawohl. Hast du auch schon mit einem Mann geschlafen, der eine Uniform anhatte? Ja. Erzähl mal, wie kam es dazu? Hoffentlich hört mein Freund nicht zu. Ich habe einen festen Freund, der auch beim Bund war. Ja, nee, der hört heute Abend nicht zu, hab ich mitgekriegt. Okay. Also wir können ganz offen reden. Und da hat sich das halt ergeben, dass wir mit Uniform im Auto. Im Auto mit Uniform. Jawohl. Aus welchem Bereich kam er? Luftwaffe, ja. Ja. Und war er entsprechend gut auch? Ja, sehr gut. Das hätte ich mir ja nicht verhalten. Also du hast im Moment einen Freund? Ich habe einen festen Freund, aber in der Woche sehe ich ihn leider nicht und dadurch ergibt sich das ein andere mit dem anderen. Du bist also eine untreue Frau? Manchmal, ne? Ja, doch, bin ich. Weil für mich ist, was soll ich sagen, der Sex ist für mich sehr wichtig. Und ich möchte aber nicht, dass mein Freund das merkt, dass das mir zu wenig ist, weil ich ihn ja nur am Wochenende sehen kann, weil er wohnt ja weiter weg. Ne? Ist er denn am Wochenende, ist es dann bei euch dann auch ein sehr sexbetontes Wochenende oder würdest du dann das schon? Ja, doch, auf jeden Fall. Ja. Ist er denn auch Soldat? Habe ich gar nicht mitbekommen. Er war hier stationiert gewesen. Also für dich wäre eigentlich eine optimale Verbindung so ein Berufssoldat, ne? Ein Berufssoldat, der immer bei dir ist, der gleich in der Ecke wohnt. Das wäre super. Das wäre es, ne? Und der die Uniform am besten nie auszieht. Genau. Ich danke dir für deinen Anruf. Bitte, bitte schön. Alles Gute. Danke. Tschüss, meine Liebe. Ciao. Jetzt ist der Philipp dran. Philipp, 25. Ja, hallo Jürgen. Philipp. Ja. Bei mir ist das folgendermaßen. Ich bin auch zu geil für diese Welt, oder sagt das von mir, weil ich zwar nicht in Bezug auf Sexualität, aber ich bin ein absoluter Adrenalin-Junkie. Ach, erzähl. Und ich bringe mich damit immer wieder in Schwierigkeiten. Machst du Bungee-Jumping oder sowas? Das auch, all das noch harmlos, aber ich habe begonnen mit Fallschirmspringen vor 2 Jahren. Rufst du aus der Schweiz an? Jawohl. Ich hätte es mir fast gedacht. Am Dialekt. Ja, genau. Ja, klar. Also Fallschirmspringen. Ja, und dann, das war am Anfang noch genügend, das hat mir dann auch nicht mehr gereicht. Mhm. Dann habe ich mit Drop-Jumps begonnen, das ist Springen von Häusern, etwa aus 200 Meter Höhe. Dann, aus 200 Meter Höhen? Von Hochhäusern? Jawohl. Das ist absolut verboten, gesetzlich. Ja. Und da war ich jetzt vor ein paar Monaten, 2 Monate im Knast dafür. Wo hast du das denn gemacht? Das habe ich hier in Zürich von einem Bankgebäude gemacht. Wie, einfach so, ohne Fallschirm? Nein, schon mit Fallschirm. Mit Fallschirm? Das ist einfach eine extrem kurze Strecke und das ist natürlich der absolute Kick. Weil also du spielst da dann auch extrem mit deinem Leben, ne? Auf jeden Fall. Und ich mache das schon seit meinem 12. Lebensjahr, habe ich mit Tauchen begonnen, das war noch harmlos. Ja. Also hat sich immer so raufgesteigert und ich habe es einfach nicht mehr unter Kontrolle. Also, von Hochhäusern bist du runtergesprungen. Dafür hast du eine dicke Strafe bekommen. Wie dick war die Strafe? Die Strafe, die war 2 Monate Knast. Richtig, 2 Monate Knast. Ja. Du hast richtig im Knast gesessen. Unbewehrt, ja. Was machst du noch? Ja, kann man das noch steigern? Ja, das weiß ich eben nicht. Ich versuche immer was Neues. Zugsurfen habe ich schon probiert. Der absolute Schwachsinn eigentlich. Aber super gefährlich. Ja. Super gefährlich. Aber ich brauche das irgendwie einfach. Jetzt erkläre mir bitte, Philipp, warum du das brauchst. Ich weiß es nicht. Ich habe mir schon überlegt, dass ich es brauche, um mir selber was zu beweisen irgendwie, aber ich bin eigentlich sonst recht erfolgreich. Ich denke, das hätte ich eigentlich nicht nötig. Was machst du denn sonst in deinem Leben? Ja, ich habe inzwischen eine eigene Firma im chemisch-technischen Bereich. Mhm. Also ein erfolgreicher junger Geschäftsmann? Ja, schon. Ja. Hast du Freundin, Beziehung? Ja, ich habe jetzt eine Beziehung, die war, also ich hatte eine, aber die ist eben wegen dieser Scheiße in die Brüche gegangen. Mhm. weil sie hat das nicht mehr ausgehalten nervlich, weil sie wusste auch irgendwie, ich bin ständig mit meinem Leben. Kann man ja verstehen auch. Ja, klar. Wie lange ist das jetzt her, dass du vom Hochhaus gesprungen bist? Das ist jetzt 4 Monate her. 4 Monate, dazwischen liegen 2 Monate Knast? Genau. Mhm. Britzelt schon wieder in den Fingern? Absolut, also ich suche schon die ganze Zeit nach was Neuem, nach was Extremerem. Du bist wahnsinnig, ne? Ist ja klar, sagen alle. Ja, ist klar, sagt jeder zu mir. Hast du überlegt, offensichtlich kannst du es ja alleine nicht, und das werde ich dir jetzt auch nicht hier sagen können, woran das liegt. Klar. Dass du zu einem Psychiater mal gehst und dich mit dem unterhältst, über dich? Das mache ich schon sehr lange. Das machst du schon sehr lange? Seit über 2 Jahren. Und ihr kommt gemeinsam nicht auf eine Basis? Nein, er sagt eigentlich, bei mir sei normalerweise alles in Ordnung, aber einfach, was mit dem Adrenalin krieg ich nicht in den Griff. Mhm. Ich mache einfach immer einen Herzen und Kick und... Das ist wie eine Sucht, ne? Ja, absolut. Ja, das ist wie ein Rauschgift. Ja, viel extremer fast noch. Ja. Und ich habe einfach jetzt die Befürchtung, dass das langsam vielleicht ins Kriminelle abschweift. Ich weiß, könnte durchaus passieren, ja. Hast du den Eindruck, dass du da in guten Händen bist bei dem Psychiater? Ja, das ist sehr gut. Mensch, Philipp, was soll ich dir wünschen, Mensch? Ich will nicht, dass du dich zu Tode bringst oder dass du irgendwelche üblen Dinge tust. Na klar, probiere ich auch nicht zu tun. Ich wünsche dir bei dieser Therapie oder wie immer man das auch nennen mag, Erfolg. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss, Jürgen. Ich will nichts in der Zeitung lesen, aus der Schweiz demnächst. Alles klar, okay. Tschüss. Jetzt ist der Thorsten noch mein Gast hier in der Sendung. 25. Hallo, grüß dich. Thorsten. Und zwar, ich wollte den Begriff geil definieren. Ja. Also der kommt aus dem Griechischen oder aus dem Lateinischen und heißt schön. Und wenn man abends aufgeht oder so, sagt man doch so, ach, guck dir mal die geile Alte an oder so, ne? Ja. Dann heißt das im Prinzip ja nur, ach, guck dir mal die schöne Frau an oder so, ne? Da ist so eigentlich was dran an diesem Begriff, ne? Das heißt, das ist gar kein böses Wort, ne? Gar kein schmutziges Wort. Ja. Ne, das oh, weil, nee, geil, viele meinen damit pimpern oder was weiß ich nicht auf Deutsch gesagt, ja, ne? Und das ist eigentlich nur aus dem Griechischen oder aus dem Lateinischen, so genau weiß ich das jetzt nicht, ne? Mhm. Auf jeden Fall heißt das schön. Also schön. Also jetzt, wenn man sagt, hier, guck dir mal die geile Frau an, ist ja im Prinzip, hier, guck dir mal die schöne Frau an. Ist das ein Kompliment? Guck dir diese schöne, wunderbare Frau an. Ja. Ja. Ist zwar ein bisschen komisch, aber... Ja, aber dann ist es wirklich seltsam, dass dieses Wort dann so verkommen ist, sage ich mal, zu doch so einer schlüpfrigen, mit so einem schlüpfrigen Beigeschmack, ne? Ja. Also man selbst, ich benutze dieses Wort ja eigentlich auch, naja, nicht nur im sexuellen Sinne, nein, nein, das nicht. Man sagt auch schon, boah, ist das geiles Wetter heute, ne? Ja. Das muss ja nicht unbedingt, ja, dann was ist eigentlich ein positives Wort in dem Sinne. Eigentlich schon, das wollte ich eigentlich so zu der Sendung beitragen. Darf ich dich denn so ganz zum Schluss jetzt auch noch fragen, ob du denn dich vielleicht auch ein bisschen mit unserem Satz identifizieren kannst? Jetzt mal nicht so ganz streng wörtlich genommen, sondern bist du auch ein bisschen zu geil für diese Welt? Jein, jein, das ist so bei bestimmten Sachen oder so sagt man, sag mal, irgendwo mit diesem einen Vorgänger zum Beispiel, mit diesem Fallschirmspringen oder ja, so, das würde mich auch reizen oder so. Mhm. Irgendwo besteht halt dieser Reiz oder dieser Kick, auch mal irgendwann Fallschirm zu springen, mhm, oder so. Aber dann sagen meine Mitmenschen, hier, du hast nicht mal alle Fallschirmspringen oder so, ne? Bist ja lebensmüde oder so, ne? Du hast ja heute wahrscheinlich die ganze Sendung verfolgt, oder? Nein, ja, Teil. Ein Teil der Sendung. Okay, du hast viele, vielleicht auch krasse Sachen gehört. Kannst du das so nachvollziehen, was die Leute erzählt haben, wie die so drauf sind? So einige Leute hier, der 26-Jährige, dieser Maurer oder so, ich glaube nicht, dass er zu geil ist für diese Welt, das sage ich ganz offen und ehrlich. Ja, aber er hat sich ja schon ein schönes Geflecht da hingelegt, ne? Nein, ich meine irgendwo, er sucht wahrscheinlich eine Frau oder so, ja, und den Eindruck hatte ich zumindest, ja, ne? Aber er kriegt nichts gepeilt und der Anrufer danach oder so, der war eigentlich ziemlich sympathisch oder so, ne? Und wenn der losgeht oder so, ich glaube daran, dass er eine Frau kriegt oder ja, so, 100%ig. Thorsten, du hast uns jetzt noch aufgeklärt. Du warst quasi so das intellektuelle I-Pünktchen auf diese Sendung. Wir wissen jetzt auch sprachlich, was das bedeutet. Ich danke dir sehr herzlich. Ich wünsche dir was, ne? Danke. Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss. Okay. Ja. So, Freunde. Ich bin zu geil für diese Welt. So hieß diese Sendung. In der Technik Leo Scholten. So, morgen. Muss ich euch jetzt sagen. Morgen sind wir nicht im Fernsehen. Dafür sind wir im Radio. Bei 1 live zu hören, eine Stunde lang zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Übermorgen ist Feiertag, da sind wir überhaupt nicht zu sehen und zu hören, weder im Radio noch im Fernsehen. Und in alter Frische, hoffentlich, sind wir am Freitag wieder da, in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einer offenen Talk-Radio-Show. Ich wünsche euch schöne Tage, falls wir uns bis dahin nicht sehen oder hören sollten. Ansonsten bis morgen. Schöne Nacht. Bye, bye. Macht's gut.